19. Üben Sie nun die portugiesische Aussprache in ganzen Sätzen. Hören Sie zu und versuchen Sie flüssig nachzusprechen. Wenn es Ihnen beim ersten Mal noch nicht so gut gelingt, wiederholen Sie die Übung einfach. Nach dem Motto, Übung macht den Meister. O meu nome é João Pereira. Ela é de São Paulo. Ele é estudante e ela é engenheira. Você é europeu. Elas trabalham em Faro. Qual é a sua profissão?